1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Weihnachtspause ist vorbei und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid und ich wünsche euch jetzt zunächst mal ein tolles, gesundes, erfolgreiches Jahr 2012 und hoffe, dass wir viele, viele gute und interessante Stunden hier gemeinsam verbringen werden. Mit unserer Sendung, in unserer Sendung, die auch dieses Jahr, wie immer und wie immer montags, mit einer freien Themennacht beginnt. Eine offene Themenrunde, also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an, nämlich mit der ersten Anruferin. Und das ist die Sarah. Und Sarah ist 34. Guten Morgen, Sarah. Hallo, Domian. Hallo, Sarah. Guten Morgen. Guten Morgen. So, weswegen hast du angerufen? Ich wollte ganz gerne mal mit euch über Frauen und Beschneidung sprechen, also sprich über ja Verstümmelung. Das wurde mir halt, also es ist mir passiert. Ich kann mich Gott sei Dank gar nicht mehr daran erinnern. Ja. Ich bin damals mit meiner Familie, da war ich 2, aus Afrika nach Deutschland gekommen. Aus welchem Land in Afrika? In der Nähe vom Sudan. Mhm. Also so, in der Nähe vom Sudan oder im Sudan? Nee, in der Nähe vom Sudan, also sprich in Eritrea. In Eritrea, ah ja. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, ich war halt vor 3 Wochen bei einer neuen Frauenärztin, bin halt einfach nur zur Kontrolle hingegangen. Und ja, und als ich dann halt da bei der Untersuchung saß, sagte sie mir dann, ja, sie wissen, dass sie beschnitten sind, ne? Und ich habe gemeint, ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich sag, was? Ich war einfach, ich konnte gar nichts sagen. Mhm. Und dann meinte sie, ja, sie sind geschnitten. Und meinte, das kann nicht sein. Und sie sagte, doch. Und ich so, das kann nicht sein. Also ich war einfach nur schockiert. Ich dachte, Gott, was sagt sie mir da? Ja. Aber ja, ich bin jetzt auch schockiert in dem Moment, wo ich erfahre oder höre, dass du das nicht gesehen oder gemerkt hast. Ja, also ich weiß es nicht. Also ich bin vielleicht bis dato nicht so offen gewesen. Also ich wusste halt, bei mir sieht es schon ein bisschen anders aus. Mhm. Aber im positiven Sinne sagte man mir halt und meine Ex-Freunde haben schon gesagt, okay, das sieht ganz anders aus. Ja, aber ich habe halt keine inneren Schamlippen. Genau, ich wollte fragen, was genau sieht anders aus? Also, mein Kitzler ist nicht vorhanden, aber ich empfinde schon was. So, und dass ich halt keine inneren Schamlippen habe, da habe ich mal damals meinen Frauenarzt gefragt und er sagte mir, es ist ganz normal, machen Sie sich da keine Sorgen. Es gibt Frauen, da hängt jetzt alles raus, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt Frauen, die haben nur Innere, es gibt Frauen, die haben keine Inneren. Es ist halt sehr selten, aber das ist nicht unnormal. Aber dem Arzt hätte damals auch auffallen müssen, dass du keinen Kitzler hast. Richtig, ja, gut. Ein Freund von mir, also mein Ex-Freund sagte mir schon, ich habe schon einen Kitzler, der ist halt sehr winzig und versteckt. Mhm. So, und weil er meiner Meinung, ja? Weil er beschnitten ist, weil er ein Stück abgeschnitten wurde davon. Ja. Ja. Genau. Ja, und weil ich aber immer meiner Meinung nach einen Orgasmus hatte, war das für mich auch ganz klar, dass es nicht beschnitten wurde. Wobei du natürlich gar nicht den Vergleich hast, was ein Orgasmus mit einem unbeschnittenen Körper bedeutet. Und du hast und auf jeden Fall irgendwie einen bitte? Ja, das frage ich mich jetzt halt auch seit 3 Wochen. Mhm. Was empfinde ich denn? Was ist das? Was ist das, genau? Vielleicht empfinde ich nur 20% und die restlichen 80 wurden mir gestohlen, wurden mir weggenommen, ohne meine Erlaubnis, ohne meine Zustimmung. So, jetzt ist die große Frage. Du bist eine Frau von 34 Jahren. Genau, 33. 33, entschuldige. Leben deine Eltern noch? Nein. Nein. Also mein Vater, die sind geschieden und meine Mutter ist verstorben. Wie lange ist deine Mutter schon tot? 14 Jahre. Aber ich hatte schon mal das Thema mit ihr und meiner älteren Schwester, weil da lief irgendwann mal eine Reportage und ja, wir waren geschockt und haben sie halt gefragt, ob das bei uns auch der Fall ist. Und dann sagte sie, nein, nein, nein, ihr wart ja damals zu klein, bei euch wurde das nicht gemacht, aber es wird natürlich bei uns praktiziert. Mhm. Das heißt, du bist eine gebürtige Eritreerin, so kann man sagen. Richtig, und deine richtig. Deine Eltern auch, oder ist das so eine Misch? Ja. Nein. Nee, beide. Mhm. Aber ich habe es gar nicht richtig verstanden. Das heißt, die Mutter hat es abgestritten, dass es bei euch Mädchen gemacht wurde. Genau. Sie sagte halt, es wird gemacht, es wird praktiziert, hauptsächlich eigentlich in den Dörfern. Aber eben nicht bei euch. Ja, weil wir zu jung waren. Damals habe ich ihr das natürlich abgenommen, weil ich war ja 2, als wir geflüchtet sind. Gibt es denn sonst noch Verwandte, mit denen du über dieses Thema sprechen kannst, um ein bisschen Licht in deine Vergangenheit zu bringen? Genau. Ja, also ich habe eine Tante, die habe ich dann gefragt nach meinem Frauenarztbesuch. Ich war erstmal 2 Tage wirklich down, ich war nur am Weinen, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und dann nach 2 Tagen konnte ich dann erstmal so mit ihr darüber reden. Mhm. Und am Anfang hat sie es bestritten, hat gemeint, das kann nicht sein, die Ärztin hat falsch, das stimmt nicht, sie hat sich da geirrt. Und irgendwann sagte ich ihr dann, ich habe irgendwie gespürt, dass es nicht wahr sein kann. Mhm. Und dann irgendwann ließ sie dann davon ab und hat dann gemeint, ja, das mag sein, dass es gemacht wurde. Sie hat mir jetzt nicht hundertprozentig sagen können, klar, sie war auch nicht dabei, aber sie sagte, ja, ich bin auch beschnitten worden, deine Mutter ist auch beschnitten worden, das ist ganz normal und das ist auch wichtig, sonst werdet ihr doch krank oder, also sie hat mir einfach schlimme Sachen gesagt, wo ich mir denke, mein Gott, das könnt ihr doch niemandem antun, meine Mutter hat mich doch so sehr geliebt, wie konnte sie mir sowas antun? Ja, aber sie wird sich wohl der Kultur gebeugt haben und der Tradition gebeugt haben. Das kann ich halt nicht verstehen. Für mich ist es auch so nachvollziehbar. Du warst ja so klein, du warst, als du von dort kamst, 2 Jahre, genau, hast du gerade gesagt. Genau. Das heißt, in welchem Alter hat man dir das denn angetan? Eben. Ja, das frage ich mich auch. Kann man direkt nach der Geburt oder? Ja, aber kann man direkt nach der Geburt? Ja, aber kann man direkt nach der Geburt oder einem so kleinen Mädchen, einem Säugling, kann man den schon so offensichtlich, so beschneiden? Anscheinbar ja. Sonst wäre ich ja eigentlich. Noch eine richtige Frau. Das heißt, du hast gerade deine Schwester genannt, der ist es dann genauso ergangen? Also ich habe eine Schwester, ja, die ist 3 Jahre älter, aber sie weiß, ich bin mir sicher, sie weiß bis heute auch nicht, dass es der Fall ist, weil sonst hätte sie ja mit mir darüber gesprochen. Also du hast sie auch nicht darauf angesprochen? Nein, weil wir zurzeit nicht so einen guten Kontakt miteinander haben. Also das, was man so über Beschneidung von Frauen liest oder was man im Fernsehen mitbekommt, ist ganz furchtbar und ganz brutal, finde ich, und äußerst menschenverachtend. Weißt du, du wirst es wissen, warum man das überhaupt macht? Was ist die offizielle Begründung? Warum macht man das? Also ich weiß, dass, glaube ich, der Grund einfach nur ist, dass die Frauen nicht fremdgehen. Ja, wahrscheinlich. Oder der Grund ist, dass die Frauen nicht so viel Gefühl haben sollen oder so viel Spaß haben sollen. Kann das auch sein? Ja, aber da verstehe ich nicht. Also es gibt ja verschiedene Arten von Beschneidung. Es gibt Beschneidung, da muss das wohl aufgenäht werden wieder, damit sie halt Sex haben kann. Mhm. Dann auch wird das wieder zugenäht, dann, wenn sie entbindet, wird das auch wieder aufgenäht und wieder zugenäht. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ganz ist bei uns nicht gemacht. Bei uns wird das wohl noch schonend gemacht und nicht verstümmelt, weil die Ärztin sagte mir auch, es sieht wirklich super aus bei Ihnen. Sie hat schon Schlimmeres gesehen. Mhm. Also weißt du, ob man das heute in deinem ehemaligen Heimatland oder deinem Heimatland immer noch macht? Ja, meine Tante sagt nein, das glaube ich ihr natürlich nicht. Wahrscheinlich in den, ländlichen wird Regionen oder so wird es immer noch gemacht. Ja, so, jetzt hast du ja gerade für dich auch gesagt, für dich ist ein Schock. Ich weiß gar nicht, was ich empfinde oder was ich empfunden habe die ganze Zeit. Das heißt, du musst ganz neu über deine Sexualität nachdenken. Genau. Ja, ja. Hast du einen Freund zurzeit? Ja, seit 3 Wochen, 4 Wochen. Weiß der das? Ganz frisch, nein. Ich glaube, ich kann auch mit niemandem darüber reden. Ich habe meine jüngeren Schwester, mit ihr konnte ich darüber reden. Aber ich weiß es nicht. Ist die jüngere Schwester denn betroffen? Sie hat das Glück gehabt, hier geboren worden zu sein. Genau. Aber ich finde schon, Sarah, über kurz oder lang, obwohl ich schon verstehen kann, dass das erstmal ein Schock für dich ist, dass du es verarbeiten musst. Aber wenn sich da eine intensive Beziehung entwickeln sollte zwischen dir und deinem neuen Freund, finde ich schon, dass das dazugehört, dass du ihm das sagst. Das belastet dich ja, das musst du dir ja von der Seele sprechen. Das ist ja furchtbar. Ja, aber ich glaube, egal mit wem ich darüber rede, es wird mir nicht besser gehen, weil das ist etwas so Schlimmes, mir fehlt einfach was und ich weiß nicht, ich habe sehr gerne Sex und auch gerne viel Sex und es ist irgendwie, mein Gott, wenn ich mir vorstelle, das, was ich habe, ist gar nicht so toll, das, was ich empfinde. Es geht noch viel toller und mir wurde das einfach genommen und ich bin auch Äußerst brutal ist das. Ja. Finde ich. Ich frage mich halt, wie kann meine Familie mir sowas antun? Ja, wahrscheinlich. Ich will es nicht als Entschuldigung sagen, aber als Erklärung vielleicht, weil sie selbst unter einem so großen Druck stand. Vielleicht aber auch, weil sie davon auch überzeugt waren. Man weiß es ja nicht. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Ich habe mir mal diesen Film, die Wüstenblume, angeschaut und als das dann mit dieser Beschneidung kam, die Szene, ich konnte das nicht sehen, dass sie ihr die Beine aufspreizen und ohne Narkose wird dann was rausgeschnitten und das Schreien von dem Mädchen, ich habe so geweint und musste umschalten und ich denke mir halt so, meine Mutter stand daneben, wie konnte sie mich so schreien sehen, also das gibt's nicht. Aus was für einer Gesellschaftsschicht kamen deine Eltern? Waren das einfache Leute oder schon gehobenere Leute? Also damals haben wir im Dorf gelebt. Ja, siehst du, da ist das wahrscheinlich so ein Zwang gewesen, so ein Gruppenzwang. Was ist nicht entschuldigt, auf keinen Fall. Und du musst jetzt sehen, du mit deinen 33 Jahren musst jetzt sehen, dass du damit zurechtkommst und eine eigene neue, auch eine neue sexuelle Identität findest, irgendwie. Hast du dich mal schlau gemacht, ob es vielleicht, wahrscheinlich gibt es doch in Deutschland viele oder einige Frauen, auch in deinem Alter oder ältere Frauen, denen das passiert ist, die auch aus diesen Regionen kommen? Es wäre doch vielleicht interessant, mit denen mal Kontakt aufzunehmen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eher ein Tabuthema ist und dass darüber nicht gesprochen wird, weil ich habe sowas noch nie von irgendeiner anderen Eritreerin gehört. Sollte sich jemand bei uns melden? Möchtest du Kontakt zu einer solchen Frau haben? Ja, glaub schon, ja, doch. Biete ich dir natürlich gerne an. Ja, ich habe auch vor, ich habe vor, im Sommer dahin zu fliegen und ich möchte mich da wirklich erkundigen, ob es da irgendwie eine Organisation gibt, ob man da helfen kann, dass sowas aufhört. Gibt es bestimmt, bin ich ganz sicher. Da gibt es mit Sicherheit auch weltweit agierende Organisationen, die aktiv sind. Ja. Ich würde dir raten, wenn das für dich, und es ist ja nachvollziehbar für dich eine große Problematik, dass du dir vielleicht schon für eine gewisse Zeit irgendwo professionelle Hilfe suchst. Bei einer Sexualberatung. Das ist das eine. Und das andere gebe ich doch nochmal zu bedenken. Wenn es zu einer wirklichen Liebe kommt zwischen dir und deinem Freund, musst du es ihm sagen. Das gibt dir nicht wieder, was man dir weggenommen hat. Aber es wird einer gewissen Zeit eine Normalität in dein Leben bringen. Und vor allen Dingen hast du es von der Seele gesprochen. Es würde das immer als Geheimnis zwischen dir und deinem Freund stehen. Das ist nicht gut. Aber ich schäme mich halt sehr dafür. Ja, aber du brauchst dich ja nicht schämen. Schämen müssen sich, wenn deine Eltern. Man fühlt sich irgendwie so halb als Frau. Also daher fände ich es gut, wenn du Kontakt zu anderen Frauen hättest, um mitzubekommen, wie die da rausgekommen sind, wie die das geschafft haben. Vielleicht haben die auch interessante Anlaufstellen von Beratungsstellen, die mit dieser Kultur auch vertraut sind. Ja. Wenn du möchtest, können wir uns auch nochmal schlau machen, jetzt im Hintergrund, ob wir dir noch eine Anlaufstelle vielleicht geben können für diese Problematik. Sehr gerne. Prima, ja, das machen wir. Danke, ja. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich wieder, Sarah. Und alles Gute und danke für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Das war ja sicherlich auch nicht so einfach. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Nee, war es nicht, aber ich hoffe, ich habe was bewirkt, bei anderen Frauen zumindest. Die betroffen sind mit hundertprozentiger. Ja, ich glaube. Ja, oder die vielleicht nicht davon wussten. Genau. Die jetzt vielleicht mal zu einem Frauenarzt gehen und fragen, ist auch wirklich bei mir alles da? Ja, genau. Okay. Danke. Vielen Dank. Alles Gute. Wir melden uns gleich. Danke. Tschüss, Sarah. Ciao. 0800 220 50 50. Falls ihr gerade zufällig eingeschaltet habt, das ist ja keine Aufzeichnung, keine Konserve. Das ist wieder eine Live-Sendung. Wir sind zurück aus der Weihnachtspause und jetzt auch wieder jede Nacht für euch da zwischen 1 Uhr hier in 1 Live und im WDR Fernsehen. Und wir starten diese ganze Woche mit offenen Sendungen. Wir haben diese Woche noch keine Themensendung, dann erst nächste Woche. Also so auch heute eine freie Themennacht und ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt, das euch auf den Nägeln brennt, was auch immer. Zum Beispiel hat Tanja angerufen. Tanja ist 21. Hallo Tanja. Hallo Domian. Tanja, um was geht's bei dir? Ja, also mein Thema ist Essstörung. Hab Bulimie. Ja, das heißt, du bist betroffen davon. Genau, ich bin betroffen und warte jetzt momentan auf einen freien Therapieplatz. Wie lange leidest du denn schon unter dieser Erkrankung? Also jetzt akut habe ich die Essstörung seit ungefähr einem Jahr, aber war 2009 schon mal stationär in einer Klinik und das ist jetzt praktisch mein Rückfall sozusagen. Mhm. Wie viel wiegst du zurzeit und wie groß bist du? Also ich bin 1,60 groß und wiege jetzt momentan 37 Kilo. Oh, das ist natürlich schon sehr krass. Ja. Das ist bei Bulimikern eher ungewöhnlich, dass sie so sehr dünn werden, weil man ja irgendwie doch nochmal was zu sich nimmt und nicht alles erbrechen kann. Aber offensichtlich erbrichst du alles, oder? Genau, ja. Wie oft hast du denn einen Essbrechanfall am Tag? Also inzwischen, das hat sich so gesteigert von einmal am Tag oder am Anfang habe ich es auch versucht, manchmal Tage ohne zu schaffen. Mhm. Das hat auch bedeutet, dass ich an den Tagen dann nichts gegessen habe. Inzwischen habe ich so Fressanfälle 3 bis 4 Mal am Tag. Mhm. Heute auch schon 3 bis 4 Mal gehabt? Heute 3 Mal, ja. Ja. Wie lange liegt jetzt der letzte zurück? So eine Stunde ungefähr. Ja. Wie viel, ja. Welche, nur damit du uns mal so ein Beispiel geben kannst, welche Mengen stopfst du dann immer in dich hinein? Also, ja, so sagen wir mal so ungefähr 400 Gramm Nudeln mit irgendeiner Soße und dann Würstchen mit Ketchup und Pfannkuchen mit Nutella. Also Nutella ist sowieso immer in Unmengen dabei. Mhm. Ja, auch ganz viel zu trinken, weil ich auch versuche, ich trinke sonst auch praktisch gar nichts, mhm. weil ich Angst habe dadurch, dass ich dann mehr wiege wieder. Und, Ach so, also auch kein Wasser am Tage, wenn du schon erbrochen hast, danach trinkst du dann auch nichts mehr? Ja, höchstens, also ich zähle dann wirklich Milliliter, höchstens dann noch 200 Milliliter, wenn ich nicht mehr aushalte, aber ich versuche halt so wenig wie möglich einfach. Jetzt hast du diese Nudeln, diese Pfannkuchen, die Nutella und wahrscheinlich noch viele andere Sachen. Hast du alle, Joghurt hast du alles gegessen? Genau. Wie erbrichst du dann? Kannst du das so oder musst du dir einen Finger in den Hals stecken? Also zu Beginn mit Finger, weil das einfach so viel ist am Anfang, das ist gar nicht, also praktisch erst mit Finger und dann geht das mit, dann geht das, ja, sagen wir mal so, also ich messe das einmal mit der Waage ab, ich wiege mich vor dem Fressen und nach dem Fressen und damit ich genau weiß, wann auch mindestens wieder alles draußen ist. So die letzten 1 bis 2 Kilo gehen dann so, dass ich auf meinen Bauch drücke und dann praktisch alles von selber kommt. Ich dadurch jetzt auch schon, also mein Bauch ist voller blauer Flecken davon, weil das einfach, ja, weil das mit so viel Gewalt und Brutalität einfach, ja. Das heißt, du gehst extrem auch brutal mit deiner Gesundheit um. Ja. Mit deinem Bauch, mit deinem Magen, mit der Magensäure, die sich dann irgendwie im Mund verteilt und weiß ich was. Du kennst wahrscheinlich all das, was es an Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen gibt von dieser Erkrankung selbst. Ja. Wenn du dann erbrochen hast, wenn du diese Tortur, das ist ja eine Tortur, die man da hinter sich bringen muss. Ja. Wie fühlst du dich dann, wenn alles raus ist? Ja, erstmal natürlich gut. Also ich weiß, ich sehe es an meinem Bauch, dass er wieder leer ist. Ich verspüre auch wieder dieses leere Gefühl, das mich erstmal beruhigt. Weil im ersten Moment, wenn ich dann praktisch zum Klo krieche, weil man ja auch nicht mehr gerade stehen kann, dann, wenn der Magen so voll ist, verspüre ich natürlich eine ungeheure Panik, dass das nicht rauskommt. Du kriegst wirklich auf allen Vieren dann zur Toilette? Nicht anders. Das sind so Schmerzen einfach. Mhm. Ja. Jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 20 nach 1 gleich in der Nacht. Ist sichergestellt, dass heute nicht nochmal was passiert, heute Nacht? Nee, das kommt immer darauf an, ob ich einschlafen kann oder nicht. Ich habe immer Herzrasen und das Hungergefühl ist einfach so stark, dass ich dann... Natürlich, natürlich, wenn du 37 Kilo wiegst, verlangt der Körper ja auch eine Energie nach Nahrung. Du bist 21 Jahre alt, was machst du so in deinem Leben? Beruflich zum Beispiel? Also eigentlich studiere ich Jura. Aber natürlich durch die Essstörung, ja. Nur beschränkt oder gar nicht? Los schon geworden ist, also ich werde das auch abbrechen. Ich könnte mir vorstellen, dass du gar keine Kraft hast, in die Uni zu gehen. Nee, gar nicht. Hast du einen Freund? Nein. Wer weiß von dieser extremen Essstörung? Also ich gehe auch einmal die Woche zu einer Psychologin. Ich bin in ambulanter Therapie. Die weiß es natürlich. Mhm. Vater und ja, also meine Familie, halt meine, wer da noch zuhört, mein Bruder, meine Stiefmutter, die wissen das. Und hast du eine Idee, was der Auslöser war für diese Erkrankung, wenn sie erst seit einem Jahr sich so breit gemacht hat? Ja, also der konkrete Auslöser jetzt, dass ich wieder diesen Rückfall hatte, war halt, dass ich mein Studium in Sand gesetzt habe praktisch und ja, irgendwie in so ein Loch gefallen bin und ich irgendwie was gebraucht habe, wo ich wieder irgendwie Erfolge sehe oder ich halt abnehme und Ach, du hast das Studium in den Sand gesetzt, quasi bevor es jetzt wieder richtig losging. Also du hattest eigentlich keine Lust auf dieses Studium. Ich habe gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Ich konnte mich damit irgendwie nicht identifizieren und Verstehe. So, jetzt hast du eingeleitet, dass du wieder in eine Klinik kommst und wartest auf einen Platz. Ja. Wie lange muss man da warten? Oder wie lange glaubst du warten zu müssen? Also Wartezeit beträgt 6 bis 8 Wochen, aber die warte ich auch schon. Also eigentlich hieß es Anfang Januar. Ah ja, wenn du Glück hast, könnte morgen ein Brief kommen oder ein Anruf. Es geht jetzt. Ja, also so schnell geht es dann auch nicht, weil das ganz schön weit weg ist und ich natürlich auch alles noch planen muss und packen muss. Und ich muss vorher noch, also ich ziehe wieder erstmal zurück dann zu meinen Eltern auch. Okay. Und im Moment in einer Wohnung und das muss auch alles. Aber das ist alles eingeleitet und das ist für dich auch ganz klar und du bist fest entschlossen, da hinzugehen. Ja, irgendwo habe ich natürlich auch große Angst davor, aber meine größere Angst ist im Moment einfach, dass ich sterbe. Mhm. Ja. Also, das freut mich zu hören, sage ich jetzt mal so. Es freut mich zu hören, dass du das so siehst, sonst hätte ich es dir genauso gesagt. Dass du bei dem Krankheitsbild, wie du es jetzt beschrieben hast, wirklich mit deinem Leben spielst. Du spielst schon extrem mit deiner Gesundheit, das ist klar. Ja. Du spielst aber auch mit deinem Leben. Ja, das weiß ich. Und deswegen musst du unbedingt in deine Klinik und musst auch all deine Energie und deinen Willen aktivieren und mitarbeiten in dieser Klinik, dass du wieder auf einen grünen Zweig kommst. Und ich will dir mal sagen, wenn du mit 21 erkennst, dass das nicht dein richtiges Studienfach ist, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Dann machst du halt eine Pause und versuchst ein anderes. Und wenn das nicht richtig ist, versuchst du nochmal ein anderes. Das ist alles nicht dramatisch. Ja. Aber dahinter steckt wahrscheinlich auch der Wahnsinn, dass du denkst, ja, ich muss voran machen, alle anderen gehen auch nach vorne und... Aber das ist alles Unsinn. Wichtig ist, dass man das findet, was man wirklich will. Und wenn man da ein bisschen älter ist, ist das auch nicht schlimm. Hauptsache, man hat das gefunden. Und an erster Stelle steht jetzt natürlich, dass du auf die Beine kommst und dass du diese schwere Erkrankung in den Griff kriegst. Ja, das ist jetzt auch mein oberstes Ziel, weil ich so nicht mehr, also ist klar, entweder das ändert sich jetzt oder ich sterbe, weil so kann ich nicht weitermachen. Hat dir das so drastisch auch deine Psychologin gesagt? Ja. Mhm. Also sie hat auch eigentlich schon, als ich noch 5-6 Kilo mehr gewogen habe, hat sie gesagt, dass sie jetzt überlegen muss, ob sie mich noch weiter betreuen kann, weil das ja auch für sie sie muss ja auch Verantwortung. Mhm. Heute hatte ich erst wieder einen Termin und ja, da hat sie mir gesagt, sie möchte mich nicht auf dem Gewissen haben. Mhm. Du klingst für mich auch durchaus als jemand, der gerade sehr, sehr tief unten hängt aufgrund der Erkrankung und der seelischen Belastung, aber du klingst nicht wie jemand, der keine Lust am Leben hat. Nein, also ich habe auch, also ich habe schon immer Probleme mit mir selbst und kann mich so nicht so akzeptieren, wie ich bin, aber ich will dahin kommen, ich will das endlich können. Super, das ist ein guter Satz. Ich will da hinkommen und ich will das endlich können. Das musst du dir wirklich ganz in dicken Filzstiften dir auf die Stirn schreiben. Ja. Das ist genau der Punkt. Und dann wirst du es schaffen. Ich sag dir, du wirst es schaffen. Du wirst es hundertprozentig schaffen. Du wärst nicht die Erste, die das schafft, die das so schafft, wenn du da so rangehst. Ich finde gut, dass du nochmal angerufen hast. weil ich glaube, das bestärkt dich vielleicht auch nochmal, das nochmal ausgesprochen zu haben und dann nochmal mit jemandem Unbekannten darüber zu sprechen, der dir auch sagt, du stirbst, wenn du nichts unternimmst. Und ich glaube, dass du da so viel Kraft jetzt kriegst, dass du auf die Beine kommst und in einer absehbaren Zeit dein Leben in den Griff kriegst. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen und ich bin guter Dinge. Ich glaube, dass, weil du so gute Voraussetzungen hast und eine Willenskraft. Ich habe ja auch schon mit jungen Frauen gesprochen, die in ähnlicher Situation waren, Tanja, wie du. Die hatten keinen Lebenswillen mehr. Ich hörte es in der Stimme, dass die sagten, ich hab keine Lust mehr zu leben. Aber das hast du nicht. Bei dir ist es ganz anders. Und diese Lebenslust musst du noch mehr aktivieren. Die wird deine Rettung sein. Bin ich ganz sicher. Ja, danke schön, Domian. Tanja, ich drück dir ganz fest die Daumen. Vielen Dank. Du schaffst das. Ja. Du weißt, ich habe das auch geschafft. Ich weiß das, ja. Ja. Toi, toi, toi. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Dir auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Max. Max ist 16. Hallo Max. Hallo Domian. Hallo Max. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich schwebe in schwerer Not, meine Ausbildung aufzugeben, weil ich mir die Ausbildung nicht mehr leisten kann. Was ist das für eine Ausbildung? Ich mache derzeit eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer großen Privatbank. Ja. Seit September bin ich also am ersten Lehrjahr. Mhm. Und kann mir die Ausbildung rein theoretisch nicht mehr leisten. Warum nicht? Ist das eine teure Ausbildung? Man bekommt zwar gut Geld als angehender Bankkaufmann, aber was viele unterschätzen, sind die laufenden Kosten. Aber du kriegst auch Lohn als Lehrling. Ich bekomme Lohn, das beläuft sich auf ca. 592 Euro netto. Okay, wo wohnst du? Wohnst du noch zu Hause? Nein, ich bin ausgezogen. Warum? Also so, meine Eltern wohnen weiter weg. Mhm. Und da gibt's halt keine Verkehrsanbindung und die wohnen noch auf dem Dorf und wenn ich abends heimfahren würde, würde ich nicht mehr heimkommen. Okay, verstehe. Das heißt, du hast eine eigene Wohnung oder ein Zimmer irgendwo? Ich habe ein Apartment. Ja. Das war das Einzige, was ich bekommen habe. Ich lebe auf 20 Quadratmetern für 300 Euro. Für 200 Euro? Okay. 300. 300 Euro? 300. Mhm. Ich wohne halt in der Studentenstadt Jena und die ist ja dafür bekannt. Ja. Die knapp an Plätzen ist und teure Wohnungen und deswegen auch die teure Miete. Ja, natürlich, wenn du schon Miete 300 bezahlen musst, 500 verdienst, wird's sehr eng. Ja. Frage, Eltern, können deine Eltern dich unterstützen? Meine Eltern sind typische Geringverdiener, wie sie ja auch zurzeit immer benannt werden, die Geringverdiener. Und somit können die mir nicht viel bzw. gar nichts beisteuern. Kriegen die denn nicht noch Kindergeld für dich? Das bekommen sie auch, ja. Und das teilt man ungefähr untereinander auf, aber es ist schwer, damit hinzukommen. Also da kriegst du ein bisschen von und sie auch noch? Ja. Wobei, warum kriegst du es nicht ganz? Du bist ja aus dem Haus raus und du musst dich ja selbst ernähren. Meine Eltern holen mich immer am Wochenende und da sie halt auch Geringverdiener sind und ich jetzt natürlich auch nicht meine Eltern am Hungertuch nagen sehen will. Ich verstehe. So, aber da muss es doch... Da bin ich ganz sicher, dass es da Unterstützung vom Staat auch gibt. Hast du dich da schlau gemacht? Das dachte ich auch anfangs. Und da gibt es ja die Möglichkeit von der Berufsausbildungsbeihilfe. Ja. Mein Antrag wurde abgelehnt, da ich 10 Euro zu viel verdiene. Was ist mit Wohngeld? Du müsstest doch Wohngeld bekommen. Wohngeld gibt es nur für Zweitausbildung. Was in der ersten Ausbildung in dem Berufsausbildungsbeihilfeantrag mit inbegriffen ist. Ich bin natürlich jetzt nicht so versiert in den ganzen, was man da alles so beantragen kann. Bist du sicher? Bist du ganz sicher, dass du alles schon abgefragt hast, was dir eventuell zustehen könnte an Zuschüssen? Ich bin politisch sehr engagiert. Ja. Und kenne auch einige Bundestagsabgeordnete. Ah ja. Und einen ganz besonders, und an den habe ich mich auch gewendet und wir haben verschiedene Instanzen durch. Und es gibt definitiv keinen Zuschuss. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Er ist ein junger Typ, der macht eine gute Ausbildung machen. Hast du Spaß an dem Beruf? Ja, total. Und der kann es nicht, weil ihm 200 Euro fehlen im Monat oder 300 Euro Zuschuss. Gibt's doch nicht. Ja, ich kann es mir halt nicht leisten und ich habe auch eine Politikerin geschrieben, die aktiv ist und da kam dann als Antwort, ja, Floristen haben noch weniger Einkommen. Also ich wurde mit einem Floristen verglichen und das finde ich unter aller Würde, weil ich habe ganz andere Kosten für Reinigung, Anzüge, Hemden. Ach so, das heißt, das stimmt, das musst du ja auch noch zahlen. Du musst ja adäquat angezogen sein in der Bank. Richtig. Wobei wir wollen den Beruf der Floristin nicht, des Floristen nicht runterreden, ne? Um Gottes Willen. Die haben auch ihre Sachen und aber egal. Das musst du, da gibt es auch kein Kleidergeld von der Bank oder irgendeine Unterstützung. Nein. Hast du dich denn an deine Bank gewandt? Vielleicht können die nicht irgendwie was machen? Wir stehen unter Tarifvertrag, also die Bank. Mhm. Und daran sind sie auch gebunden und die haben auch nur auf dieses BAB verwiesen. Okay, wir haben Gewerkschaften in Deutschland. Hast du dich an die Gewerkschaft gewandt? Ich bin auch Gewerkschaftsmitglied. Du bist sogar Mitglied? Ja, da gab es auch wieder zwei Möglichkeiten diesmal, wo ich mir wieder ein kleines bisschen Hoffnung gemacht habe. Es gibt noch die Möglichkeit auf unterlassene Wohn- und Heizkosten. Hm. Aber dieser baut auf einen bestätigten anderen Sozialantrag auf. Das ist ja unglaublich. Der erste wurde mir ja abgelehnt. Das heißt, du stehst jetzt wirklich da und stehst kurz davor, deine Ausbildung zu schmeißen. Ja, ich ringe jeden Tag damit, kann kaum noch eine Nacht ordentlich schlafen. Wie viel Geld fehlt dir denn im Klartext? Hast du das mal so durchgerechnet? Wie viel brauchtest du? Ich bräuchte 200 Euro. Das wäre das Ideale. Bestünde die Möglichkeit, dass du nebenher jobbst, irgendwas noch machst? Ich habe anfangs am Wochenende noch gearbeitet, Freitagabend nach der Bank noch und Samstag früh dann, sodass ich mir noch 80 Euro ungefähr dazu verdient habe. Mhm. Der Job wurde mir leider gestrichen aufgrund des Jugendschutzgesetzes, was besagt, dass ich nur 40 Stunden in der Woche arbeiten darf und die da bereite du, ich ja. Da du 16, da du erst 16 bist. Richtig. Wie war das jetzt? Du hast das am Anfang gerade erklärt. Wie lange müsstest du deine Ausbildung jetzt noch machen? Lange noch, ne? Februar 2014. Bis 14. Februar 2014, das ist eine lange Zeit. Noch 2 Jahre. Boah, das finde ich richtig erschütternd, was du mir erzählst. So habe ich mir das nicht vorgestellt, dass es da keine Hilfe gibt. Ich fühle mich total alleingelassen und... Absolut. Der Staat fordert immer ein, dass die jungen Leute Ausbildung machen sollen und dass sie mit Elan was aus ihrem Leben tun sollen. Und dann ist jemand wie du und dem wird alle Hähne werden abgedreht. Richtig. Was ja auch noch, ich zahle ja auch die GEZ, ganz normal, die 17,98 im Monat. Gut, aber da wirst du doch befreit. Diese würden mir befreit werden, wenn ich Sozialhilfe empfangen würde, welcher Antrag mir abgelehnt worden ist. Ich dachte auch, anfangs Auszubildende werden prinzipiell freigestellt und wurde dann aber eines Besseren belehrt durch einen GEZ-Beauftragten. Dies nur unter Bewilligung. Du sagst, du bist politisch sehr aktiv. In welcher Partei bist du aktiv? In der SPD. In der SPD. Und da gibt es keine Ansprechpartner, die dir da konkret helfen können. Das glaube ich gar nicht. Wir haben alles versucht. Bei Mitgliedsversammlungen wird es besprochen. Es ging hoch in den Bundestag. Es half nichts. Ich meine, du bist ja nun ein klassisches Klientel für die SPD und auch dein Fall ist klassisch für die SPD. Ja. Das macht mich jetzt aber richtig wütend, muss ich dir sagen. Also es hat auch eine Menge Kraft und Arbeit gekostet, ständig gegen Briefe hin und her. Das glaube ich, das glaube ich. Immerhin, ich muss nochmal sagen, du bist erst 16 Jahre alt. Ja. Sowas in die Gänge zu setzen, das ist äußerst nervig und äußerst aufreibend und da muss man mit Geduld rangehen. Das zeigt mir ja wiederum, wie engagiert du bist und wie gerne du deine Ausbildung weitermachen möchtest. Ja. Aufgeben wollte ich halt noch nie, also das war noch nie irgendwo meine Stärke aufzugeben. Und ich probierte auch hier, aber irgendwo sehe ich langsam Ende am Tunnel. Ich bin wirklich fassungslos. Da werden Milliarden verballert im Moment, wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen. Ja. Und da sind Leute in Deutschland, die ein Fliegenschiss Geld brauchen, im Verhältnis zu dem, was da ausgegeben wird, und denen wird nicht geholfen. Deutschland sieht nicht mehr seine eigenen Probleme. Das ist unfassbar, ich finde es unfassbar. Es ist so, dass mit der Ausbildung auch familiäre Probleme auf mich zukamen. Nämlich? Ich bin ja mit 16 ausgezogen, ist ja ziemlich jung. Mhm. Und ich hatte halt hier dann keinen Freundeskreis. Mhm. Und bin halt ziemlich auf mich alleine gestellt, was das ganze Alltagsleben anbelangt. Von heute auf morgen auf null gesetzt. Mhm. Es kam dazu, dass mein Onkel, der wollte sich das Leben nehmen. Mhm. Nach meinem Er hat sich auch von seiner Frau getrennt und dieses weggezogen mit seinem Kind. Das war für ihn eine schwere Zeit. Und wir haben eigentlich alles zusammen gemacht, weil wir ein brüderliches Verhältnis haben. Mhm. Dann bin ich früh aufgestanden und dann hatte ich eine SMS auf mein Handy, dass er an der Ostsee ist. Und jetzt wahrscheinlich sich das Leben nehmen wird. Mhm. Und mich halt richtig tief getroffen und dann gab es immer, ja, wie komme ich jetzt überhaupt mit meinem Geld hin? Ich konnte mich auf Arbeit nicht konzentrieren, habe dadurch auch Kritik bekommen. Hat sich denn die Sache wieder entspannt? Es hat sich mittlerweile einigermaßen entspannt. Ja, Gott sei Dank. Das Schwerste halt war damals, dass ich hier alleine war und ich konnte zwar telefonieren mit Freunden, aber na klar, sind schon Freunde am Telefon, wenn man sich mal einen Arm nehmen kann oder ja, irgendwas. Natürlich. Es ist auch schon schwer, wenn man als Erwachsener irgendwie neu in eine Stadt kommt, ist das schon schwer, sich vertraut zu machen und dass man Freunde findet mit 16 und dann unter diesen ganzen Umständen ist das natürlich unglaublich. Max, ich kann dir nicht helfen. Ich habe jetzt keinen klugen Rat. Du hast offensichtlich schon so viel unternommen. Ich hoffe jetzt nur mal sehr, sehr, sehr, dass uns irgendjemand in Deutschland zuhört oder zuschaut, der diesen Fall jetzt mal genau unter die Lupe nimmt und sich den Fall genau angehört hat, der vielleicht doch eine Idee hat, wie man irgendwas drehen kann, damit du deine Ausbildung bis Februar 2014 absolvieren kannst. Bitte meldet euch bei uns, wenn ihr eine Idee habt. Mailt uns lomian@wdr.de, schreibt uns oder ruft uns an. Mailt am besten, dann können wir es ganz in Ruhe und seriös bearbeiten. Wenn da was Vernünftiges kommt, melden wir uns natürlich sofort bei dir, Max. Okay. Ich kann nur noch mal sagen, ich bin empört. Bitte, was ich noch hinzusagen möchte, das ist lieb gemeint, aber einzelne Spenden helfen nicht weiter. Wir müssen eine ordentliche Lösung für den Max finden. Es wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, ich spende jetzt 50 Euro oder so. Das bringt's nicht. Das ist nett gemeint von euch. Vielen Dank auch. Aber wir müssen etwas finden, dass der Max bis 2014 kontinuierlich, hoffentlich im staatlichen Rahmen, eine Unterstützung bekommt. Und meine Bitte ist an euch, an die Zuschauer, wer eine Idee hat, vielleicht ist ein Rechtsanwalt dabei, ein Arbeitsrechtler, ein Gewerkschafter, doch noch irgendein Politiker, irgendjemand, der jetzt zuhört, der doch noch sagt, hier ist eine Möglichkeit, hier können wir was machen. Max, wir haben deine Telefonnummer. Wir melden uns sofort, wenn was ankommt. Das ist lit. Halte so lange es irgend möglich ist durch. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, Max. Tschüss. Ciao. 1.37 Uhr haben wir. Und hier ist die Petra. Petra ist 54. Guten Morgen, Petra. Hallo, guten Morgen, Daniel. Hallo, Petra. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht es darum, dass ich seit einigen Monaten einen Briefkontakt pflege in die USA, nach Texas, in die Todeszelle. Und seit einigen Monaten erst? Ja, seit einigen Monaten erst. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da auf diese Idee gekommen bin, das zu machen. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie mit solchen Dingen irgendetwas zu tun gehabt. Aber irgendwas muss da den Anschub gegeben haben. Ja, ich glaube, das war ein Auslöser. Ich arbeite am Flughafen und wir haben teilweise sehr viel Zeit, so dass wir auch viel mit dieser Fernseh schauen. Und da war so eine Geschichte über die Todeszelle in Texas. Dann fing ich an, das zu recherchieren. Und dann bin ich auf dieses Right Prisoners gekommen und da stehen also Leute, die gerne Briefkontakt suchen, die also auch lebenslänglich haben, normal Inhaftierte, unter anderem auch Leute, die in der Todeszelle sitzen und Overseas Kontakte suchen. Und jetzt hast du einen Kontakt mit einem Todeskandidaten? Ganz genau. Was weißt du über diesen Todeskandidaten, also der die Todesstrafe verhängt wurde. Was weißt du über den? Ich weiß eigentlich die gesamte Geschichte, weil ich das alles recherchieren konnte im Internet. Also man findet alles über ihn im Internet. Sag's mal grob, fass es mal grob zusammen für uns. Also es ist so gewesen, er ist involviert gewesen in einer Geschichte, er soll seine Frau umgebracht haben. Wie alt ist er? Er ist genauso alt wie ich, auch 54. Also er soll seine Frau umgebracht haben und er soll es auf einen Auftrag gegeben haben. Er selber hat nicht geschossen, weil er zu dem Zeitpunkt gar nicht da gewesen ist. Er war mit seinen Kindern in der Kirche. Seine Frau wollte sich scheiden lassen und aus diesem Grunde soll er sie angeblich umgebracht haben oder für einen Auftrag gegeben haben. Die Frau ist also von zwei anderen Leuten erschossen worden. Das war das einzige, was damals gelaufen ist, dass es drei Kandidaten gibt, die für einen Mord, dass alle drei als hingerichtet werden sollen. Achso, das heißt also, die Todesschützen sind auch gefasst? Die sind auch gefasst, ja. Und die haben ausgesagt, dass er den Auftrag erteilt hat? Nein, das ist ja eben nicht so. Diese Leute sind für seine Geschichte nicht zugelassen worden. Sie sind nicht vor Gericht gekommen. Es ist nur eine Aussage gemacht worden von einer Frau, die in einer Beziehung stand mit den Todesschützen. und die gesagt hat, also er hätte das in Auftrag gegeben und aus diesem Grunde ist er inhaftiert worden. Mhm. Also die Todesschützen, das habe ich nicht verstanden, die werden wurden nicht vor Gericht gestellt? Nein, die wurden schon vor Gericht gestellt, aber die durften nicht aussagen gegen ihn oder für ihn, wie auch immer. Das sind ganz verschiedene... Weil die müssten es ja nur wissen, weil denen müsste er ja das Geld gegeben haben. Oder wenn genau. Es, wahrscheinlich ist ja Geld geflossen. Ja, da soll angeblich, also ich meine lächerlich, das sollen 1000 Dollar und ein Jeep soll angeblich dafür dargestellt worden sein. Also ein, zumindest jetzt in den paar Sätzen, ein etwas dubioser Fall, aber der wiederum dazu geführt hat, dass dein Partner, dein Schreibpartner zum Tode in USA verurteilt wurde. Ganz genau. Wann soll das Urteil vollstreckt werden? Also das Datum gibt es noch nicht. Das Datum ist noch nicht da. Er sitzt jetzt seit fast 17 Jahren im Gefängnis. Seit 17 Jahren schon? Ja. Seit 17 Jahren? Ja. Das finde ich immer unfassbar. Das muss einen Menschen doch kaputt machen. Wenn man 17 Jahre vor Augen hat, bald komme ich auf den elektrischen Stuhl oder kriege eine Spritze. Ja, es ist unglaublich. Ich meine, wenn man auch diese Zustände, die er schreibt, was da für Zustände sind in diesem Gefängnis, die werden ja alle gehasst, diese Menschen, die da drin sitzen in der Todeszelle. Und die werden also auch 22 Stunden gehalten in dieser Zelle. Ist das eine Einzelzelle? Ja, natürlich. Das ist eine Zelle, die ist 2x3 Meter. Mhm. Da gibt es ein Bett, da gibt es eine Toilette und that's it. Also mehr ist es nicht. Und da ist er 22 Stunden drin. Er hat mir jetzt geschrieben, über Weihnachten haben sie ihn, da wurde immer nachts, wird immer das Licht an- und ausgemacht, alle 3 Stunden kommt jemand und dann müssen sie ihren Namen sagen und ihre Nummer und dann können sie auch weiter schlafen. Aber jede Nacht. Und dann werden sie, wird das Licht immer nur angehalten, also das Licht wird angemacht, dann wird es wieder ausgemacht, dann wird es wieder angelaufen, dann lassen sie die ganze Zeit das Licht an. Dann haben sie jetzt über Winter, haben sie die ganzen Heizungen ausgestellt. Das heißt also, diese Leute frieren. Mhm. Er sagt, er sitzt also Weihnachten da und friert. Also er hat schon wirklich viele Weihnachten jetzt ohne irgendetwas erlebt, aber er muss leider frieren. Das darf er schreiben. Da gibt's ja auch wahrscheinlich jemanden, der das nochmal gegenliest. Er kann das nach draußen schreiben, diese Dinge zum Beispiel, die du gerade... Diese Dinge kann er alles nach draußen schreiben. Mhm. Das ist auch nicht zensiert oder so. Ja. Ich habe noch nichts gehabt, wo jetzt irgendwas gestrichen worden ist. Mhm. Seine Position in den Briefen ist aber ganz klar, ich bin unschuldig. Ja, ganz klar. Und er sagt 2012, das ist sein Jahr, er hat jetzt schon einige Courts wieder angeschrieben. Also einige Gerichte... Ja, genau, irgendwelche Gerichte angeschrieben und die 2 Gerichte, mit denen er da, die in Texas sind, die ignorieren einfach diese Briefe. Mhm. Und dann gibt es ein oberstes Gericht in Texas, dachte er, die müssen mir doch jetzt mal irgendwie Anhörung schenken. Darfst du den Namen dieses Gefangenen sagen? Wenn der eine oder andere sich interessiert, kann er sich ja vielleicht auch schlau machen im Internet. Darfst du das? Natürlich. Wie heißt dieser Mann? Der heißt Robert Allen Frater. Robert Allen Frater? Genau, F-R-A-T-T-A. Ah ja. Mhm. Woher bist du so sicher, dass er die Wahrheit sagt? Also ich habe diese Sicherheit eigentlich das nur aus dem Bauch raus. Mhm. So wie er mir schreibt. Also man, du weißt ja selber, man kann den Leuten nur vom Kopf gucken oder das, was sie einem gegenüberstellen. Aber würdest du ihm auch schreiben, als Gegnerin natürlich der Todesstrafe, aber würdest du ihm auch schreiben, wenn er der Täter wäre und lebenslänglich sitzen müsste? Ja, würde ich auch machen. Was ist überhaupt der Impuls? Kannst du das erklären, warum du dich da so engagierst? Ja, also ich denke mal, also natürlich sind es teilweise Mörder und es gibt auch ganz gravierende Geschichten, die Leute, die da drin sind. Das ist ja nicht nur die Geschichte, die ich jetzt von ihm kenne. Ich kenne ganz viele Geschichten, weil ich seit Monaten nichts anderes tue, als diese Sachen zu recherchieren von irgendwelchen Leuten. Ich habe mich damit in meinem Leben nie befasst, weil ich wusste damit überhaupt gar nicht umzugehen. Mhm. Wir hier in Europa sitzen ja hier und haben mit diesen Dingen ja überhaupt gar nichts am Hut. Wir denken auch nicht mal drüber nach, was da passiert. Also, dass ein Staat wie die USA sowas macht, ist sowieso unglaublich. Könntest du dir vorstellen, dich auch so engagieren, wenn das eine Frau wäre? Ja, genau so. Der Hintergrund meiner Frage ist folgender. Ich glaube, dass viele Frauen, die das machen, in gewisser Weise sich auch verlieben in einen solchen Menschen. Und das auch ein großer Impuls, das zu tun, aus einer Verliebtheit entsteht. Ist das bei dir irgendwie vielleicht auch so? Nee, ich kann nicht sagen, dass ich verliebt bin. Ich sage dir, dass er schon also Bestandteil meines Lebens ist. Also er ist schon ein Teil meines Lebens, weil ich ihm halt jeden Tag schreibe, er ist jeden Tag in meinem Kopf. Du schreibst ihm jeden Tag? Ja, jeden Tag. Wie viele Briefe sind da jetzt schon ausgetauscht worden im Laufe dieser Zeit? Ach, ich weiß es nicht. Das ist über mehr. Also ich habe bestimmt schon 40, 50 Briefe geschrieben. Er hat vielleicht 10, 15 zurückgeschrieben, weil das für ihn natürlich alles etwas langsamer geht als wie bei mir. Also ich schreibe über so eine GPay-Geschichte. Das bezahlst du, die Briefmarken, und dann kannst du die Mails schreiben. Die sind natürlich innerhalb von einem Tag da. Ach so. Also und nicht und dann dauert das 3 Tage, dann hat er das in der Zelle. Und bei ihm ist es der klassische Brief wahrscheinlich, der mit Umschlag ganz dann genau kommt. Richtig, das ist der klassische Brief, weil er hat ja überhaupt gar keine Möglichkeit, in irgendwelche Internetgeschichten zu kommen oder so. Bist du alleine aktiv oder gibt es da Gruppierungen in Deutschland oder weltweit, die da zusammen versuchen, Leuten zu helfen? Nein, es gibt schon Gruppierungen, die weltweit, also erstmal gegen diese Todesstrafe sind. Natürlich, das sind Organisationen, die sich da auch engagieren. Aber natürlich reicht das alles nicht. Ne? Das ist gut, ich kann es auch verstehen. Manche Menschen sagen, der hat das gemacht, das ist ein Mörder, das ist ein Schwein. Gut, es gibt natürlich auch gewisse Dinge, wo ich sage, ich habe früher auch gesagt, mein Gott, wenn es Menschen sieht, die Kinder umbringen, oder ist ja auch alles, sitzt ja auch alles da drin. Ne? Also was für mich wirklich schwierig ist an diesen Sachen ist, woher man dann die Gewissheit nimmt, du sagst ein Bauchgefühl, ja, aber trotzdem ist das für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Aber woher weiß ich hundertprozentig, dass der Mensch unschuldig ist? Ja, das kannst du nicht wissen. Das weiß nur er selber auch. Aber ich glaube nicht, dass er so abgebrüht ist und vielleicht nutzt er dich auch nur aus. Inwiefern denn? Er kriegt kein Geld von mir. Das Einzige, was ich ihm schicke, sind mal 20 Euro für Briefmarken. Nee, aber so, er könnte dich auch mental ausnutzen, dass du einfach da bist und er kann sich ausweinen bei dir. Ich sag's mal provokativ jetzt. Ich will. Nee, ich glaube, da gibt es auch ganz andere, die... Also ich meine, ich bin ja nun wirklich ein gestandenes Mädel. Weiß nicht auch zu wehren diesbezüglich. Das ist also das glaube ich nicht, dass es so ist. Geht das so weit, dass du überlegst, auch mal dorthin zu fahren? Dürftest du ihn sehen? Ja, könnte ich. Das ginge. Das ginge. Willst ja du das machen? Das weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Also was hält dich davon ab? Was bremst? Bremsen für mich ganz einfach, dass das Gefühl doch irgendwie stärker wird ihm gegenüber. Das bremst mich aus. Also ich möchte mich jetzt nicht verlieben und ich möchte jetzt nicht so involviert sein, dass mich das wirklich psychisch fertig macht. Aber es ist ja schon ein großer Bestandteil deines Lebens, wenn du jeden Tag, fast jeden Tag schreibst. Jeden Tag, ja. Das ist ja schon ein ganz lebensbestimmend für dich. Das dreht sich doch fast alles um diesen Mann. Ja. Das kann man so sagen. Also ich habe mein Laptop immer auf und ich habe so, und er nimmt halt teil an meinem Leben. So alles, was ich dann so denke und mal kurz mache, das schreibe ich dann auf. Und dadurch sind die Briefe natürlich auch sehr lang dann. Und, weil er schreibt ja auch immer 4, 5 Seiten. Und ich gehe davon aus, dass du dann so gut Englisch kannst, dass du auch die Zwischentöne und so gut reinpacken kannst. Ja, die kann ich ja schon reinpacken, das weiß ich schon. So. Mein Problem ist nur ganz einfach, dass ich nicht weiß, wie weit ich da mich noch involvieren soll, weil es nimmt schon Überhand. Also für mich persönlich nimmt es schon ein bisschen Überhand. So, wenn du das sagst, ich finde schon, dass du dich wegbremsen musst, etwas. Wenn du für dich schon sagst, es nimmt ein bisschen Überhand, finde ich, ist das schon ein Zeichen genug, dass das auch so ist. So für mich als Zuhörer hat das auch einen merkwürdig starken Stellenwert, sage ich mal. Bei allem Respekt, dass man sich natürlich gegen die Todesstrafe engagiert und für Menschen einsetzt, alles okay. Aber das ist mir, wie du es mir beschrieben hast, schon ein Tick zu doll, das Ganze. Ja, ich habe beispielsweise über Weihnachten habe ich bestimmt 60 Postkarten geschickt an alle möglichen Inhaftierten. Ich gehe davon aus, dass du solo bist. Ja. Ja. Bist du Rentnerin oder arbeitslos? Nein, ich arbeite. Das muss ich mir vorstellen. Du arbeitest, du hast deinen 8-Stunden-Tag, du hast deinen Haushalt und dann hast du das noch. Mehr bleibt ja gar nicht mehr. Nö, nicht mehr so viel. Ja. Das heißt, ich finde, dein Leben, auch dein soziales Leben, deine sozialen Kontakte dürfen letztendlich nicht darunter leiden. Und du darfst es auch nicht, vielleicht die Probleme, die du hast, auch nicht kompensieren, indem du dich da so reinhängst. Ja, Problematik ist ja, dass ich wenig soziale Kontakte habe. Dass du wenig soziale Kontakte hast? Also eigentlich gar keine. Siehst du, da haben wir es schon. So, wenn ich das mal so sagen kann. Also meine Tochter hat zu mir gesagt, Mama, sie hatte sich Sorgen gemacht. Und dann hat sie gesagt, weißt du, sie hat sich mal damit befasst und hat gesagt, es gibt Frauen, die sich mit solchen, mit diesen Menschen auseinandersetzen oder überhaupt mit inhaftierten oder weit entfernten Menschen auseinandersetzen, aus dem einfachen Grund, weil sie einfach beziehungsunfähig sind oder niemanden an sich ranlassen wollen. Stimmt das bei dir? So ein Schutz. Ist das bei dir? Ja, so? In gewisser Weise muss ich sagen, stimmt, das hat sie recht, weil er bietet keine Gefahr für mich, ne? In keinster Weise. Genau, absolut. Jetzt sehe ich gerade, dass uns die Zeit ein bisschen wegläuft, Petra. Ja, aber du hast, lange du hast am Schluss genau das Richtige gesagt. Ich meine, mehr muss man gar nicht kommentieren. Ja, ich weiß es auch. Zieh die Bremse, es ist zu viel, es ist nicht gut für dich. Kümmere dich auch um dein eigenes Leben. Das ist in fast eine irreale Welt, in der du da agierst. Guck mehr in die reale Welt und zu den realen Menschen. Das heißt ja nicht, dass du dein Engagement verlieren sollst, das meine ich ja gar nicht. Aber es auf ein natürliches Maß runterfahren. Ich wünsche alles Gute dabei, von Herzen. Ich dir auch und viel Glück noch bei deiner Sendung. Dankeschön, Peter. Alles Gute. Tschüss. Und wir machen weiter mit Marion. Und Marion ist 59. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marion. Schön, mal mit dir zu reden. Ja, und was geht's denn bei dir? Also ich habe heute meine Tochter das erste Mal gesehen. Die habe ich vor 30 Jahren zur Adoption freigegeben. Ach, was für ein wichtiger Tag für dich heute. Ja, und das war irgendwie ganz komisch. Ich wohne ja in so einer Einrichtung, weil ich bin schwerbehindert, gell? Und dann hat es bei mir geklingelt und dann habe ich aufgemacht und stand meine Tochter vor mir. Dann hat sie gesagt, weißt du, wer ich bin? Dann habe ich gesagt, nö. Und dann hat sie gesagt, ich bin deine Tochter, die du damals zur Adoption freigegeben hast. Und wie, dann haben wir gehabt. Wie alt war denn die Tochter, als du sie freigegeben hast zur Adoption? Gleich nach der Entbindung. Warum hast du das gemacht damals? Also ich war damals, ich bin geschieden und ich hatte schon zwei Kinder. Mein Mann, mein Ex-Mann, der hat mich geschlagen und die Kinder auch. Und da bin ich halt mit den Kindern weg von dem. Und ich wollte halt nicht, dass das Kind auch im Heim aufwächst oder bei verschiedenen Pflegeeltern und so. Mhm. Dann habe ich es halt gleich nach der Entbindung weggegeben. Mhm. Und heute habe ich es das erste Mal gesehen. Also sie ist Krankenschwester in dem Krankenhaus, wo ich auch schon ein paar Mal gelegen bin. Ach, das heißt, ihr seid euch da schon begegnet? Also ich habe die da schon gesehen, aber ich habe nicht gewusst, dass es meine Tochter ist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Wie hat sie dich denn jetzt gefunden? Sie hat ja also von der Adoptiveltern hat sie die Adresse mit 16 gekriegt, also den Namen von mir und die Geburtsurkunde damals. Und hat aber jetzt so lange gewartet, um den Kontakt aufzubauen. Ich meine, sie hat ja gesagt, sie hat schon ein paar Mal versucht, aber da war ich nie erreichbar, weil ich damals noch berufstätig war. Ich habe also in der Gastronomie gearbeitet und war da in verschiedenen Stellen mit Zimmer und meine Kinder, die habe ich ja bei meiner Tante gehabt und durch Zufall hat sie mich halt jetzt dann übers Internet da, also die Adresse rausgekriegt von mir. So, jetzt stand sie vor der Tür und dann habt ihr beiden Kaffee getrunken zusammen. Ja, dann haben wir Kaffee getrunken. Wie war das denn für dich, als sie gesagt hat, ich bin deine Tochter? Was war denn das für ein Gefühl? Ich war halt ist ganz unruhig und ich meine, wir waren auch beide nervös, das hat man gemerkt. Aber dann haben wir so uns ausgesprochen, warum ich es gemacht habe und das hat sie auch voll eingesehen. Und ich habe gesagt, für dich war es damals am besten, trotzdem ich immer wieder an das Kind gedacht habe und so. Mhm. Und also das war also ganz toll. Also ich habe auch gesagt, ich habe mir es immer mal gewünscht, dass sie irgendwann mal sich meldet. Und hattest du in all den Jahren nie ein schlechtes Gewissen? Ich habe halt immer wieder an das Kind gedacht, aber ich bin selber auch im Heim groß geworden. Mhm. Und ich wollte halt dem Kind einiges ersparen, gell? Und ich wollte halt auch dem Kind ersparen, gerade mit Pflegestellen und das alles. Mhm. Hat das Kind denn, deine Tochter, hat die eine gute Kindheit gehabt bei den neuen Eltern? Also so wie sie es mir erzählt hat, haben die Leute, das ist ein Arzt-Ehepaar, die haben nochmal zwei Kinder adoptiert und die haben da alle ihren Beruf gekriegt und die erben auch mal ein Sechs-Familienhaus, also die drei Kinder. Und das ist also, die hat es also echt gut erwischt, so wie das mir erzählt. Das heißt, sie hat ein sowohl materiell, aber auch so vom Gefühl her auch eine glückliche Zeit gehabt. Ja. Ja. Über was habt ihr euch denn so beim Kaffeetrinken unterhalten? Warum ich sie halt weggegeben habe. Klar. Dann haben wir uns dann halt so unterhalten, was bei mir alles schief ging und so. Und ich habe halt gesagt, für mich war es halt das Beste und ich wollte halt ihr viel ersparen und ich wollte halt ihr ersparen, dass ich sie irgendwann mal auch in Pflegestelle geben muss und dass sie rumgeschoben wird, ja, und so. Und was glaubst du denn, wie das jetzt weitergeht? Also wir haben jetzt das so gemacht, wir bleiben in Verbindung. Mhm. Und sie wohnt da in dem Schwesternwohnheim, in dem Krankenhaus, wo sie arbeitet. Und wir werden dann in absehbarer Zeit auch mal was ausmachen, dass ich sie auch besuchen kann. Ja. Und wir rufen halt jede Woche, sie ruft zweimal bei mir an und ich rufe zweimal bei ihr an. So ist es jetzt geplant. Mhm. Ja. Wussten Ihre Pflegeeltern davon, dass sie es Kontakt aufnimmt mit dir? Also die Pflegeeltern, also die haben schon gewusst und sie hat schon früher mal probiert, aber da hat sie mich nie erreicht. Mhm. Und jetzt wollen wir irgendwann im Februar mal ein Treffen ausmachen, wo sie ihre zwei Brüder auch kennenlernt. Ach so, genau. Also du hast ja noch andere Kinder, genau. Das heißt, ja, ich habe noch zwei Söhne und das will ich jetzt mit denen absprechen und dann werden wir dann im Februar mal was ausmachen, dass man. Verstehe. Was sagen denn deine Söhne, dass da jetzt noch eine neue Schwester aufgetaucht ist? Also die wissen das, denen habe ich das erzählt, wo sie auch so 14, 15 waren, mhm, wo sie es verstanden haben. Dann haben sie auch gesagt, Mama, vielleicht war es für das Kind besser und die wollten auch schon immer, dass sie es kennenlernen. Mhm. Aber da habe ich immer gesagt, die muss irgendwie selber kommen, gell? Mhm. Hat sie dir das erklärt, warum sie jetzt unbedingt dich kennenlernen wollte? Sie hat halt mir gesagt, sie wollte es schon früher machen, aber da war ich halt nicht erreichbar. Mhm. Und dann hat sie halt jetzt abgewartet und hat sie gesagt, das wäre halt jetzt der letzte Versuch gewesen, mhm, um mich kennenzulernen, weil sie hat schon immer vorgehabt. Und eigentlich musst du doch sehr glücklich jetzt sein, oder nicht? Doch, ich bin also sehr glücklich und ich bin froh, dass es dem Kind also so gut gegangen ist, mhm, bei den Adoptiveltern. Da kannst du wirklich sehr froh sein. Es hätte, mhm, ja sein können, dass es ja gar nicht gut ergangen ist. Es gibt ja Adoptionsgeschichten, wo alles schief läuft. So hat das Kind eine glückliche Zeit gehabt und es hat eine Ausbildung genossen und wird vielleicht sogar noch Geld erben. Mhm. Das heißt, dann hat sich da ja alles gut gefügt. Ja, also für das Kind war es am besten und sie hat mir auch erzählt, sie ist in der Familie sehr glücklich und, mhm, wirst du denn diese Adoptiveltern auch mal kennenlernen? Das lasse ich halt mal jetzt auf mich zukommen. Ja, das muss sie ja entscheiden, ob sie das will und dann müssen die Leute das natürlich auch noch entscheiden. Das ist, mhm, ja immer so eine heikle Sache. Manch einer wird dann ja auch eifersüchtig, wenn die leibliche Mutter auftaucht, aber das müsst ihr jetzt langsam angehen. Erstmal geht's ja auch darum, dass ihr euch jetzt mal ein bisschen näher beschnuppert und einfach auch eine Beziehung aufbaut. Noch seid ihr ja fremde Menschen. Ja, also ich lasse halt jetzt alles weitere auf mich zukommen. Mhm. Hast du denn so den Eindruck, obwohl du sie jetzt 30 Jahre nicht gesehen hast, dass es irgendwie, dass ihr euch doch auch ähnlich seid, auch nicht, also nicht nur vom Äußeren, sondern vielleicht auch so von den Eigenschaften her? Also ähnlich sehen tut sie meinem großen Sohn vom, mhm, Aussehen, mhm, her, mhm, gell? Mhm. Aber sonst kann ich da jetzt also noch nicht viel sagen, gell? Mhm. Ich habe halt da so mitgekriegt, dass er halt in manchen Sachen ist, sich so gibt wie mein großer Sohn, gell? Ah ja, also da sind schon familiäre Gene irgendwie da. Ja. Ja. Mensch, Marion, ich gratuliere dir zu deiner neuen Tochter. So kann man es ja fast sagen. Ich meine, ich habe immer wieder mal an sie gedacht und ich habe auch schon Zeiten gehabt, da habe ich gedacht, war das jetzt richtig oder war das nicht richtig, aber für das Kind war es also wirklich am besten. So hast du es jetzt geschildert, das glaube ich dann auch. Ja, und sie kam ja also gleich nach dem Krankenhaus, die Adoptiveltern haben sie direkt von der Entbindungsstation abgeholt, ah ja, damals. Mhm. Und das ist also eine Arztfamilie, die Frau, so wie sie es erzählt hat, kann keine Kinder kriegen. Verstehe. Und sie hat es also echt gut erwischt. Prima. Ich gratuliere nochmal, dass ihr euch gefunden habt und wünsche, dass ihr ein gutes Verhältnis aufbauen könnt, ein gutes Tochter-Mutter-Verhältnis. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Und dir mach weiter so, Domi. Ja. Dankeschön. Ich so gern. Sehr nett, Marion. Sehr nett von dir. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war die erste Sendung 2012. Schön, dass ihr dabei wart. In der Technik Patricia Unger. Morgen sind wir natürlich auch dann wieder da. Aber 5 Minuten später, 1.05 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Und ab 0 Uhr aber könnt ihr hier anrufen unter der Nummer 0800 220 50 50. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.